Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Katha, du schaust schon wieder so traurig. Was ist passiert? Ja, was wohl. Fortuna hat schon wieder verloren. Und am Sonntag geht es ausgerechnet gegen St. Pauli. Ach du Scheiße. Aber so kennt man die Fortuna. Da denkt man, sie sind souverän. Ja, ja. Sie haben momentan, wie ich das sehe, eben eine kleine Pech- und Schwächeperiode. Aber ihr werdet sehen, das Blatt wendet sich wieder und dann steht die Fortuna wieder ganz oben. Und spielt dann gegen Bayern München. Genau, genau. Und haut die Bayern weg. Nein, das ist natürlich Quatsch, das ist ein Wunschgedanke. Ja, eher den ersten FC Köln. Das halte ich jetzt für ein Gerücht, denn wenn es ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt, dann steigt Fortuna auf und der erste FC leider ab. Katha Labonte, das alles weiß man bei der Fortuna nie. Was man allerdings weiß, ist, dass ihr jetzt die Musik hört, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy.

your face. And everybody loved him for that, it was really cool. He said that you were Princess Strange. Somewhere down the line it became your name. And everybody called you it next day in school. Personality is weak, and that's why it was right for us to call you out. We were only trying to be kind when we told you that you had to get a life. There's nothing that you need to get upset about. Thank you. Du kommst jetzt in die Hauptverwaltung. Aber Chef, das kannst du alles so nicht. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, kein Bierbuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf bei Musik aus Flingern Nord. So, Ihr erster Tag am Kundenschalter, Frau Zwischendurch. Toi, toi, toi. Wird schon schief gehen. Hallo, Sie können doch zu mir an den Schalter kommen. Das ist gut, junge Frau. Ich hab ja jetzt seit gestern das Bärenticket. So alt sind Sie schon? Was? Jetzt hab ich mal dazu eine ganz konkrete Frage. Die dürfen Sie mir hier kostenlos stellen. Also, ich hab ja, wie gesagt, jetzt das Bärenticket. Ja, weil Sie schon so ein alter Vogel sind. Ich hab mir vor 8 Wochen 3 Viererkarten gekauft. Ist das strafbar, wenn ich die nun nicht in der Bahn abstempel? Sie kommen deswegen wahrscheinlich nicht mit dem Gesetz in Konflikt. Soll ich denn eventuell ersatzweise das Bärenticket abstempeln? Und das macht sie auch nicht jünger. Ich könnte das Bärenticket auch 2-mal abstempeln und dazu eine komplette Viererkarte entwerten. Oder Ihr Bärenticket verschenken oder ersatzweise 2 von Ihren 3 Vierertickets. Ich gebe Ihnen dafür einen Antrag mit, den Sie bitte zu Hause ausfüllen und mir dann nächstes Jahr wiederbringen. So, vielen Dank. Der Nächste, bitte. Ja, aber Sie alle Schrippe, Sie. Ach, du gibst Gesicht. Es ist fast, als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flingern Nord. Herbert, lass uns doch mal auf die Schnelle zu McDonald's gehen. Was? Meinst du, du müsstest deine Figur aufpeppen? Was? Michael, hör mal an. Herbert, ich möchte nur eine Kleinigkeit auf die Schnelle essen. Na gut, dann nehme ich auch was von der Pampe hier. Komm, Martha, wir stellen uns getrennt an. Gemeinsam stehen, getrennt draufschlagen, wa? Hallo, junger Mann, was darf's denn sein? Ich hätte gerne ein Wiener Schnitzel, aber gut durch. Mit ungespritzter Zitrone und ein Schultheiß. Sie können hier gerne was von der Karte da oben bestellen, aber Wiener Schnitzel, nee, also vielleicht eine... Nee, das fängt ja gut an. Aber Salz und Pfeffer habt ein Programm, wa? Vielleicht eine Fruchttüte. Wa? Drogen? Waffen gibt es hier auch? Verstehe nicht ganz. McFlurry Magnum, Magnum, ganz unter uns. Das ist verboten, obwohl... Ich hab zu Hause im Keller unter die Eierkohlen noch eine Uzi aus alten Volksarmee-Beständen. Bis jetzt hab ich die jedes Jahr an Silvester einen Testlauf machen lassen. Herbert, komm mal zu mir rüber. Du hältst den ganzen Laden auf. Guten Tag, Sie wünschen? Ich hätte gerne Chicken McNuggets. Menü? Nein, kein Menü, nur Chicken McNuggets. 6, 9 oder 12? 9 bitte. Barbecue, Chili, Curry, süß-sauer? Wie bitte? Barbecue, Chili, Curry, süß-sauer, Texas Chili, Sour Cream, Onion? Süß-sauer und ein Getränk, bitte. Klein, mittel, groß? Mittel. Cola, Fanta, Sprite, Lift, Bon Aqua? Eine mittlere Cola Light, bitte. Takeaway oder zum Hieressen? Was? Zum Mitnehmen, bitte. Das macht 4,90. Dollar, Yen, Rubel oder Schweizer Franken? Martha, das schmeckt ja wirklich gut. Ich hab mir auch schon so einen Katalog mitgenommen. Ja, kick mal an. Das ist also die Fruchttasche. Ich dachte schon, die mähten Quarktaschen. Na, wenn sie schon Großkaliber verkaufen willst. Herbert, das sind Fruchttüten. So, beim nächsten Mal nimm ich was für draußen auf der Veranda hier. Mick Tasty Balkon. Das sieht gut aus. Und dazu ein Yacht-Salat mit Balsamico. Und noch ein Wrap. Bist du angeältert? Lass mir bloß mit dem Näher-Tamtam in Ruhe. Aber dazu läuft natürlich aktuelle Blasmusik, Martha. Was denn? Weiße Rosen aus Athen? Nee, kein Rock'n'Roll. Eher das Kufsteinlied. Das ist schön, wenn du es wieder so laut machst wie beim letzten Mal, damit die Polizei mitsummen kann. Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert. Thank you. einen schönen Sender. Jo. Und nimm die CD raus. Jo. Ih, Herbert, wie kommen die Schleimblasen in den CD-Player? Ih, es tanzt mich an. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Sollte auch bei Ihnen gelegentlich eine wabbelige, blassblaue Masse aus dem Radio wabbern oder ein olivgrüner Tentakel nach Ihnen schnappen, hören Sie den falschen Sender. Schalten Sie ganz einfach um zur Musik aus Flingern Nord. Das kennen wir alle. Gut und lange gegessen. Ach, und wer soll denn nur die ganzen schmutzigen Zähne putzen? Das mach ich, aber nur mit dem neuen Sackruf an. Sackruf an löst schlierigen Schmierschwurz und sogar Faserreste aus rheinischem Sauerbraten. Da freut sich das Pferd. Ganz ohne Rückstände. Sackruf an, jetzt in jeder dritten Flasche 10% weniger. Sackruf an. Kennen Sie das? Steuerhinterziehung. Geldwäsche. Galoppierende Inflation. Immer diese Probleme, die ständigen Kopfschmerzen. Suchen auch Sie eine Geldanlage? Die Steifeisen volkskrank. Wir definieren 360 Grad neu. Tarif 180. Sagt mal, ihr Banken, könnt ihr das? Die Steifeisen volkskrank und der Tarif 180. Begleiten Sie uns, wenn wir mit Ihrem Geld verschwinden. Und ist die Alte noch so wild? Ich lese erstmal meine Bild. 13.000 Jahre floss das Wasser den Rhein runter. 50 Jahre brütete ein Dompfaff vergeblich. 7 Wochen ging die Toilettenspülung nicht. Aber jetzt ist es endlich soweit. Die neue Frau im Keller ist da. Ja, darauf hast du auch so lange gewartet. Bitte eine neue Frau im Keller. Im Keller, Frau im Keller, jetzt 10% ehrlicher. Wonderful Radio London. Whoopee. Ihr rühmen Süßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Ich habe vergessen zu machen. Das mache ich hiermit rückwirkend. Ja, klar. Und wie immer an dieser Stelle. Ja. Tobi, da war zu spät. Nochmal von vorne? Nee. Nein. Nicht? Nein, nicht wiederholen, um Gottes Willen. Nein, bloß nicht wiederholen. Es war so schon schlimm genug.